Ja, auch wir freuen uns sehr, hier zu sein und Gemeinschaft mit euch zu haben. Eben als ich hier saß, dachte ich, wann hast du zum ersten Mal in Schneverdingen vorne gestanden? Das sind jetzt 55 Jahre her. Eine ganz gewaltige Zeit, wo man wieder merkt, wie schnell die Zeit vergeht und wie kurz das Leben eines Menschen ist. Ja, das Thema meiner heutigen Predigt soll Fürbitte sein. Weiß nicht, welchen Raum, welchen Platz Fürbitte in eurem Leben hat. Wir sind ja vor gut 3 Jahren in die Heide gezogen und sind in eine Gemeinde gekommen, in der Fürbitte einen ganz zentralen Platz hat. Deswegen ist es leicht für mich, darüber zu sprechen. Und natürlich auch ein biblisches Beispiel, das ganz, ganz, ganz weit zurückliegt. In der ganz frühen Geschichte des Volkes Israel. Also es war gerade mal Gottes Volk Israel zu der Zeit, als Gott durch einen, ja, unerwarteten Auftrag, muss man sagen, an einen Mann, Mose, das Volk aus der Fremdherrschaft oder was soll ich sagen, der Sklaverei in Ägypten herausführte und wie die Bibel immer sagt, durch eine starke und mächtige Hand. Die wären nie selbst auf die Idee gekommen, da loszuziehen ins Land Kanaan. Sie hätten es auch niemals schaffen können. Es brauchte dazu 10 ganz gewaltige, unglaublich für Menschen unglaubliche Wunder, die nie ein Mensch hätte machen können. Und es waren 10, weil es gab einen Menschen, so wie Menschen oft sind, die sagten, na ja, noch kann ich ja Gott widerstehen. Noch kann ich ihm ja davonlaufen. Noch kann ich ja meinen Willen durchsetzen. Noch bin ich nicht ganz geschlagen. Also wenn ihr die 10 Plagen in Ägypten so ein bisschen mal gesehen und studiert habt, müsst ihr sagen, es ist Wahnsinn, was der Pharao dort unternommen hat, zu meinen, er sei stärker als Gott und könnte Gott in seinem Plan hindern, das Volk, sein Volk, das Volk Israel, Israel heißt Gotteskämpfer, ja, aus der Sklaverei in die Freiheit, ins verheißene Land zu führen. Absoluter Wahnsinn. Und er konnte es auch nicht durchhalten. Gott hat es herausgeführt. Weiß nicht, ob wir den Pharao verstehen können, dass er meinte, sie nochmal zurückzuholen gegen die mächtige Hand Gottes als Mensch, naja, der Wahnsinn hat ihn und sein Heer dann das Leben gekostet. Sie gingen alle unter im Schilfmeer. Und das Volk Israel war frei. Und ich glaube, sie haben ihre Freiheit wirklich genossen, auch wenn sie in die Wüste geführt wurden. Aber das Leben in der Welt ist nie ohne Kampf. Das Leben in der Welt ist nie ohne Kampf. Auch wenn sie ja in ihrer ganzen Geschichte, muss man sagen, über 1000 Jahre hin dieses, ja, was Gott da getan hat in Ägypten, immer als, ja, das ist das, wovon wir eigentlich leben. Ja, dass Gott, unser Gott, solch ein gewaltiger Gott ist, kostet es, in der Welt zu leben, immer Kampf. Und das mussten sie sehr schnell feststellen. Sie waren gerade ein Stück nach, ja, diesem Wunder durch das Schilfmeer in die Wüste gegangen. Da kam Amalek, ein Wüstenvolk. Und Amalek kämpfte gegen Israel auf eine ganz unglaublich schlimme Art und Weise. Das lesen wir. Mose hat ja wir haben ja 5 Bücher Mose und in seinem letzten Buch hat er so einen Rückblick gegeben über sein Leben, über das Leben des Volkes Israel. Und so lesen wir im 5. Mose Kapitel 25 in den Versen 18 bis 19: Gedenke daran, was Amalek dir antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir entgegentrat und deinen Nachthut abschnitt. All die Schwachen, die zurückgeblieben waren, als ihr müde und matt wart und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, die Ruhe gegeben hat von all deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken Amaleks unter dem Himmel austilgen. Ich werde noch darauf zurückkommen. Ein unglaublich gemeines Verhalten dieses Volkes Amalek. Als Israel müde und schwach war, hat es die Nachhut, die Kranken, die Schwachen, die bei dem Tross waren, die keine Kraft zum Kämpfen hatten, überfallen, um dieses Volk aufzuhalten auf seinem Weg. Nicht auf seinem Weg, sondern letztlich auf Gottes Weg. Also auch ähnlich wie der Pharao, ein Volk, das sich gegen Gott stemmte und den Willen Gottes letztlich verhindern wollte. Sie hatten keinen Anlass dafür. Ja, das Volk befand sich ja in der Wüste, aber sie haben auf gemeine und brutale Art und Weise versucht, dieses Volk aufzuhalten. Gott hatte einen Plan dafür, hatte immer einen Plan, wenn sein Volk unterwegs ist. Also ich meine die, die ihm gehören. Er hat immer einen Plan. Und er hat ihn Mose offenbart und Mose hat das an Josua weitergegeben. Josua war ja Knecht Moses, aber er war auch der Heerführer Israels und hat gesagt, du musst kämpfen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Kämpfe du und ich gehe auf den Hügel und ich werde Gott für euch bitten. Am nächsten Tag fand der Kampf statt. Israel hatte Sieg gegen Amalek. Sie konnten sie bekämpfen, sie konnten sie zurückdrängen, sie konnten sich gegen sie wehren. Aber was ist das? Hier und da fällt ein Israelit. An einer anderen Stelle weichen sie zurück. Einige werden ängstlich. Es ist die Gefahr, dass das Volk Israel beginnt zu fliehen. Wieso das? Hatte Gott nicht gesagt, er wird ihnen Sieg geben, wenn. Ja, wenn. Es war eine Bedingung dabei. Das lag nicht an Josua, das lag nicht an den wehrhaften Männern von Israel. Es lag an einer ganz anderen Stelle, so ein ganzes Stück weg von dem Schlachtfeld. Da sanken einem Mann die Hände. Er wurde müde. Das können wir alle selber, wenn wir mal über Kopf gearbeitet haben oder auf irgendeine andere Art und Weise versuchten, unsere Hände hochzuhalten, das hält man nicht auf Dauer aus. Mose wurde müde. Mose wurde schwach. Mose schaffte es nicht mehr. Und das Erschütternde, das sah man in erster Linie auf dem Schlachtfeld. Sie hatten nicht weiter Sieg, weil Mose schwach wurde. Da war ein direkter Zusammenhang zwischen Moses, soll ich sagen, Gebet, oder vielleicht war das ja auch einfach in erster Linie ein Zeichen. Unser Gott siegt, er hat die Kraft, er hat die Macht, er hat uns hierher geführt. Wir sind nicht im eigenen Auftrag unterwegs. Gott ist Gott, er ist der Herr, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Vielleicht war es das, ja, was Mose da zu demonstrieren hatte und was er nicht mehr demonstrieren konnte, dass Gott Gott ist, weil er schwach wurde. Und auf dem Schlachtfeld, dort, wo es für Israel um Leben oder Sterben, um Gedeih und Verderb ging, da zeigte sich die Wirkung. Da war ein direkter Zusammenhang zwischen dem, soll ich sagen, dem Beter, dem Glaubenden, dem, der im Glauben für Israel kämpfte. Ja, das war sein Kampf, das war Moses Kampf. Er konnte nicht, dieser gut 80-jährige Mann, ja, so etwa mein Alter, er konnte es nicht mit dem Schwert. Das waren die wehrhaften Männer, aber er war der, auf den es ankam. Ohne ihn, ohne diesen auf dem Hügel, irgendwo abseits, der da für das ganze Volk einstand, ohne den konnten sie keinen Sieg haben. Wir brauchen, jetzt hätte ich fast Männer gesagt, ja, Paulus sagt das so im Timotheusbrief, ja, dass Männer heilige Hände aufheben zum Gebet. Wir brauchen Männer, Männer, die kämpfen, auch Frauen. Aber wenn man das manchmal sieht, ich spreche jetzt von Gebetsstunde, es gibt Gemeinden, die haben eine extra Gebetsstunde, das ist eine der zentralen Versammlungen in unserer Gemeinde. Ich bin immer froh, manchmal zähle ich auch, ja, dass wir also nicht 5 oder 6, sondern eigentlich immer zwischen 20 und 30 Geschwistern sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in der Stunde auch das Abendmahl miteinander feiern. Das ist ja unglaublich wichtig. Und im Zentrum jeder Gemeinde, die biblisch lebt, wie heißt es Apostelgeschichte 2, 42, das ganz einfach die Grundlagen einer biblischen Gemeinde zeigt, weil so die erste Gemeinde in Jerusalem lebte. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, da wissen wir wohl, was gemeint ist, nicht? Und im Gebet. Also die zwei letzten darf man nicht vernachlässigen. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Da funktioniert das andere nicht, der Kampf. Denn, ja, Paulus sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er schreibt an die Epheser, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewaltigen, ja, den Fürsten dieser Welt, dem Teufel und seinen Dämonen, der in dieser Welt Macht hat. Nicht Allmacht, absolut nicht. Und er ist auch nicht der, der immer gewinnen wird, ja, im Gegenteil, ja. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Er hat dem Teufel die Macht genommen und einen Triumph aus ihm gemacht. Der sagt, ich habe den Satan vom Himmel fallen gesehen wie ein Blitz, der hat die ganze Macht. Und jetzt kommt das, was für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Wollen wir so einen Platz einnehmen wie Mose? Gott hat das geboten. Ich sage jetzt mal so ganz ein bisschen ketzerisch. Hätte Gott das nicht auch von alleine machen können? Er hat doch alle Macht. Braucht er Mose da auf dem Berg? Weiß Gott nicht, dass Menschen schwach sind? Und weil sie schwach sind, auch wenn sie dann mal stark sein wollen, schwach werden können? Weiß Gott das nicht? Könnte es nicht besser selber machen? Gott wird niemals schwach. Ja, können wir lesen. Jesaja, ne? Was unser Gott ein starker Gott ist, er ermüdet nie. So ist das. Also, bin noch mal ein bisschen ketzerisch. Hat Gott da einen falschen Plan? So viel in die Hände von Menschen zu legen. Mose ist ja nur ein Beispiel. Was sagt Jesus an Osterabend zu seinen Jüngern? Wisst ihr, was er sagt? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Welchen ihr, sagt er weiter, die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. An anderer Stelle, da, wo ihr bindet, da ist gebunden. Im Himmel. Da, wo ihr löst, da ist gelöst. Im Himmel. Sollten wir bedenken, dass Gott nicht umsonst gesagt hat, das ist jetzt der Anfang, der allererste Anfang. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf ihn als Mann und Frau. Und er sprach zu ihnen, macht euch die Erde untertan. Ich habe dich zum Herrn gesetzt. Er hat ihn, den Menschen, zum Herrn gesetzt, über seine Hände Werk, zum Herrn. Das ist unsere Verantwortung, was hier auf der Erde passiert. Und das bedeutet in ganz einfachen Worten, Gott will es nicht ohne uns machen. Gott braucht Mose, weil er ihn gebraucht für diesen Zweck. Nicht in dem Sinne, er kann es nicht ohne. Natürlich kann er ohne uns. Natürlich. Aber er hat uns dazu eingesetzt. Ganz am Anfang, das ist unser Auftrag, was hier auf dieser Erde geschieht, das geht durch die Hände, durch den Kopf, durch die Sinne des Menschen. Und darum, ich sage es jetzt mal nur ganz nebenbei, ist es auch viel zu billig, wenn Menschen sagen, wenn etwas Schlimmes passiert, warum lässt Gott das zu? Also wenn in unserem Land und Volk etwas passiert, da würde ich sagen, schaut euch doch bitte mal, also was in meiner Lebenszeit passiert ist, an, was dieses Volk im Laufe der letzten Jahrzehnte alles, natürlich auch durch seine Regierung, aber auch nach dem Willen einer gewissen Mehrheit vielleicht, alles für gottlose, nein, gottfeindliche Bestimmung in unserem Volk gesetzt hat. In besonderer Weise auch in den letzten Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr es mitbekommen? Die Gesetze, die da gemacht wurden? Und das, was auch vor oder nach den Gesetzen in der Gesellschaft sich so massiv verändert. Wenn wir vor ein paar Wochen in Dortmund da am Hauptbahnhof stehen und das Evangelium verkünden und dann eine große Menge von Leuten, so ein bisschen quer waren die, ja, so ein bisschen quer von uns, nicht nur das, auch innerlich quer, dann sagen, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, nein, das sagten sie nicht, das haben sie geschrien, um uns so niederzuschreien, dann ist das ja nur eine von diesen, ich würde sagen, Eiterblasen einer ganz und gar kranken Gesellschaft, die sich mit Hilfe ihrer Verantwortlichen in diesen Krankheitszustand begeben hat. Das merken wir, glaube ich, alle, dass die Gesellschaft krank ist. Ja, da kann man nicht nur klagen, da muss man auch sagen, das machen wir nicht mit, also hier vom Herzen her. Natürlich haben wir der Regierung zu gehorchen, da wo sie Gerechtigkeit ausübt und so weiter. Trotzdem, das muss man auch mal sagen, also die Menschen machen es selbst. Und dann, wenn es dann ihnen, ich würde mal sagen, zurückfällt auf ihre Füße, ja, dann fangen sie an zu sagen, ja, warum Gott? Wie ungerecht. Wie selbstsüchtig. Wie lügnerisch. Paulus sagt, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Könnt ihr lesen, Römer 9. Gott ist wahrhaftig, Römer 3, Entschuldigung. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Das steckt ganz tief im Wesen des Menschen drin, wenn er nicht befreit ist von seiner Lügerei durch den Geist Gottes, dann ist das so. Ja, Fürbitte ist sehr, sehr wichtig. Wie viele Niederlagen wird es geben, wenn hinter einem Menschen, der im Kampf steht, keiner steht, der für ihn bittet. Ich spreche von der Gemeinde Jesu. Denn wer sonst steht im Kampf, so wie Paulus sagt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Die meisten Menschen lassen sich bequem treiben in ihrem Leben. Und wir können uns nicht treiben lassen als Jünger Jesu. Wir wissen, wie es von Gott von Anfang an gedacht war. Wir wissen auch im Übrigen, wie es einmal sein wird und dann nicht ein paar tausend Jahre, ja, so wie die Lebenszeit des Menschengeschlechtes, sondern Millionen und Abermilliarden Jahre, wir können es nicht fassen, eine ganze Ewigkeit. Wir wissen, wie es sein wird. Absolut der Wille Gottes. Und das macht uns auch sehr gewiss, wenn wir gegen den Strom der Zeit stehen und ganz anders leben. Aber das geht nicht passiv. Das geht nicht passiv. Das haben wir gesehen mit Aaron und Hur. Nicht? Da mussten zwei mit dagegen stehen, um diese Fürbitte des Moses aufrecht zu erhalten, im wörtlichsten Sinne. Ja. Die wurden gebraucht. Einer von vielen Gründen, weswegen Gott jedem Gläubigen verordnet hat, ein Teil einer Gemeinde zu sein. Jedem Gläubigen verordnet. Also Einsiedlerchristentum, es sei denn, Es geht nicht anders, ja. Also ich weiß nicht, irgendwo im Osten Sibiriens oder so. Ne? So, sprechen wir mal davon. Es sei denn, so funktioniert nicht. Es funktioniert ganz, ganz schlecht. Das ist wichtig. Und darum ist das eben auch biblisch. Ich spreche jetzt vom Neuen Testament und möchte uns da auch mal eben diese Entschiedenheit unseres Bruders Paulus vor Augen führen. Ein paar Stellen nur dazu. Denn Gott, dem ich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich allezeit in meinen Gebeten flehe. Allezeit in meinen Gebeten unablässig für euch. Oder Philipper 1, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus, von dem wir sehen, wie unablässig er in Bewegung war, im Einsatz, im Kampf für das Evangelium, Menschen zu retten, sagt er. Ja, würden wir auch sagen, ja, retten kann doch nur Gott. Das ist zu einfach. Er sagt, damit ich auf alle Weise etliche rette, 1. Korinther 9. Es ist eben nicht einfach nur Gottes Sache, sondern des Paulus und Gottes Sache zusammen. So ist das. Ja? So hat Gott uns eingesetzt. Alle Zeit in jedem meiner Gebete. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Hier sagt er ganz konkrete Anliegen. Bitte, ich ermahne euch. Ja? Und ich weiß, wie das mit Ermahnung ist. Manchmal ist ja was Schönes, hier vorne zu stehen. Man sieht viele Gesichter. Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Man sieht auch an den Gesichtern, ob sie ermutigt oder ermattet sind. Also wenn ich jetzt hier von Fürbitte lese, ich könnte ja fortfahren, ich habe so etliche Verse mehr noch. Man muss sich beschränken, wenn man predigt. Ne? Das ist ganz klar. Ganz, ganz ehrlich, wenn man jetzt so von Ermahnungen, ich habe ja nun Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, wenn man von Ermahnungen spricht, dann sieht man auch, ich sage also ganz bewusst auch, Entmutigung. Warum? Weil die Bibel schon eine ganze Menge Ermahnung hat. Sie hat nicht nur Ermahnung, also das muss man ganz klar sagen, im Neuen Testament stehen nicht in erster Linie Gebote, sondern in erster Linie Geschenke. Das ist ein großer Unterschied, ja. Was Gott dem Menschen geschenkt hat, und bitte noch einmal, das ist unsere Theologie. Ohne mein Verdienst und Würdigkeit. Umsonst. Also umsonst nicht in dem Sinne vergeblich, sondern umsonst für nichts. Ne? Nichts habe ich dafür getan. Alles hat er mir geschenkt. Aber wenn man an Ermahnungen kommt, und die stehen natürlich auch da, weil die Apostel eben das Wesen des Menschen kennen, das natürliche Wesen des Menschen. Der braucht offensichtlich Ermahnung. Also wenn einer unter uns ist, der das nicht braucht, Gott sei Lob und Dank. Ich möchte nicht nur Gott, sondern auch dich ehren, wenn es dir, bei dir so ist, dass du keine Ermahnung brauchst. Ich brauche sie. Ja. Nur, ich weiß auch die Gefahr, dass man sagt, ja, das habe ich doch vor so vielen Jahren schon gehört. Und wenn ich jetzt vom Gebet gerade spreche, ja auch von Fürbitte, Gebet für andere, ja, da war es denn oft so wie bei Mose, ja, die Hände sanken. Ja. Und dann kommt die Entmutigung, nicht die Er, sondern die Entmutigung, denn ist doch schwer. Und immer dran zu bleiben und entschuldigt, wenn ich das sage, ja, nicht zu sehen, zu beten, Fürbitte zu tun, für einen Menschen einzutreten, vielleicht über Monate, vielleicht über Jahre. Ach, wie schön wäre das, Wenn Gebet so ist wie ein Knopfdruck und dann kommt die himmlische Antwort, dann passiert's. Ja, dann werden wir alle ganz wunderbare Beter. Ja, ich sehe manchmal, jetzt kommt schon wieder eine Ermahnung. Ja, müsste ja eigentlich, ja, steht ja drin in der Bibel. Ne? Wie sieht das damit aus? Werden wir auch müde? Ermutigen wir uns gegenseitig? Haben wir so ein Aaron und ein Hur? Also nicht Ben-Hur, ne? Also Hur. Ne? Ja, haben wir so einen, der uns stützt? Nehmen wir uns gemeinsam Anliegen zum Gebet. Und ich denke, ja, wo wird der Mose heute gebraucht? Wo sollen wir mosen? Also ich sage jetzt mal einfach mosen. Ne? Also das heißt Hände erheben für andere. Nicht das Volk Israel, nicht das Heer Israels, sondern irgendeinen, der zu kämpfen hat. Manche kämpfen mit Krankheitsnot, fühlen sich vielleicht manchmal auch verlassen und auch über längere Zeit verlassen. Die brauchen jemanden, der für sie betet, dass sie nicht entmutigt werden. Sag mal so, weil ihr unsere Gemeinde nicht kennt, wir kennen einen Bruder in unserer Gemeinde, der ist sehr schwer aufs Lager geworfen worden. Das war einer, der früher auch in der Gemeinde das Wort verkündigt hat. Und im Moment, es ist jetzt gerade 2-3 Wochen her, hat ein Bruder ihn gefragt, wie ist es denn, betest du denn? Und er schüttelt den Kopf. Hat sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er absolut nicht einverstanden ist, dass Gott ihm seine Krankheit zumutet. Die Versuchung ist da. Wem gefällt das, krank zu sein? Vielleicht so schwer krank, dass man sich kaum mehr bewegen kann, dass man vieles nicht mehr machen kann, dass man gerne noch so vieles erlebt hätte. Ich zitiere. Das ist ja, das darf man ja wünschen, ja. Aber wenn es Gott nicht gibt, wie gehe ich dann damit um? Darauf kommt es an. Das Ja zu Gottes Wegen. Darauf kommt es an. Und das ist nicht leicht. Und vielleicht fällt es manchen besonders schwer. Es gibt Leute, die, ich sag mal, locker durchs Leben gehen. Also ich bin ehrlich, ich stehe mehr auf der Seite. Ja, hat auch seine Nachteile. Müsst ihr nur meine Frau fragen. Aber es gibt andere, denen fällt das schwer oder die nehmen Dinge schwer. Die brauchen Fürbitter, welche, die mit ihnen da durchgehen. Ja, da ist ja sicherlich keine Sichtverbindung gewesen vom Heer zu Mose, vielleicht von Mose zum Heer. Ja? Aber die konnten nicht da nach oben schauen immer, dann wären sie kopfkürzer im nächsten Augenblick. Ja? Das geht nicht. Das sieht man nicht immer, aber der ist da und auf den kommt es an. Ich sage das nochmal, auf Mose kam es an. Wenn Mose versagte, litt das Volk. Solche Leute gibt es nicht so selten, die schwer da durch müssen. Oder die in besonderen Versuchungen stehen. Und jetzt sage ich mal ein bisschen deutlich, ach wie leicht ist es doch, sich über jemanden zu klagen, zu beklagen oder vielleicht auf den zu zeigen oder zu sagen, der will ein Christ sein. Ach, wie leicht ist das doch, weil er in bestimmten Versuchungen nicht durchhält. Und vielleicht, wie schwer ist es anhaltend für den zu beten, dass er doch sich besinnt, dass er, und das ist ja immer das Grundlegende, zur Buße kommt, umkehrt und sich ja darauf besinnt, wie er mit Gott leben darf. Ich sage bewusst darf. Ja. Weil Gott alle Kraft hat. Er muss ja nicht allen möglichen Versuchungen erlegen. Ja, es gibt Leute, die in besonderen Kämpfen stehen, so wie das Volk Israel. Jetzt spreche ich nochmal von unserer Gemeinde. Vielleicht kennen ein paar von euch die internationale Christengemeinde in Soltau. Es gibt nicht viele Gemeinden in Deutschland, die eine Straßenmission angefangen haben, die sich inzwischen in über viele Orte Deutschlands und der Schweiz ausgebreitet hat, wo nicht nur mal auf der Straße gepredigt wird, am Steindamm in Hamburg jeden Freitag, in 3 bis 4 Orten, meist Norddeutschlands, jeden Samstag. Und in Missionsreisen, die nächste beginnt am 21. Oktober und wendet sich nach Norden, das ist das erste Mal, in Rostock, in Lübeck, in Neumünster, in Kiel, in Flensburg. Eine ganze Woche lang, jeden Tag von 12 bis 18 Uhr auf dem Markt, also in der Fußgängerzone, da wo die Menschen sind, wird gepredigt, Bibel verteilt, Schriften verteilt, viele Gespräche geführt. Auf der letzten Missionsreise haben sich eine ganze Anzahl Menschen bekehrt. Aber es braucht Fürbitte. Und man kann wirklich sagen, wie schön das ist zu sehen, dass wir da zusammenstehen. Dass das bei uns in der WhatsApp-Gruppe, ja, wir haben jetzt inzwischen seit ein paar Wochen eigentlich erst eine WhatsApp-Gruppe Fürbitte, also ganz extra als Fürbitte, wo immer wieder Anliegen drinstehen, dass das rechtzeitig, also Wochen vorher und dann immer weiter da drin erinnert wird an zum Beispiel diese Missionswoche, Fasten vor der Missionswoche. Wir müssen die Bibel ernst nehmen, wenn Paulus sagt, der Glaube ist ein Kampf. Nicht ein Kampf, in dem wir alleine stehen, aber in dem wir mit Gott kämpfen. Dann ist das so. Und wer nicht kämpft, muss ich den Satz fortsetzen. Wir sehen es an Mose. Ja? Wenn der nicht weiter gekämpft hätte, wie wäre dann die Geschichte des Volkes Israel verlaufen weiterhin? Ich möchte an der Stelle schließen, um der Zeit willen. Ja, das, ich weiß, ich neige dazu, eher ein bisschen mehr zu sagen. Es steckt doch etwas drin, vielleicht kann ich nächstes Mal darüber sprechen. Denn am Ende dieser Geschichte gibt es einen unglaublich harten Satz. Der Herr kämpft gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Und wir haben das auch hier im 5. Mose 5 gelesen, dass Gott sagt, wenn du in dem Land bist und deine Ruhe hast, dann sollst du das Andenken Amaleks unter dem Himmel austilgen. Sowas nennt man heute, das Wort ist schon wieder gefallen in der aktuellen Situation, im Fremdwort Genozid. So nennt man das. Gottes Befehl. Den Grund haben wir gesehen. Ein ganz hinterhältiger Angriff auf das Volk Gottes. Das heißt im Grunde genommen, ein Volk, das dazu sich erdreistet hat, genau gegen den Willen Gottes sich zu stellen. Gott wollte Israel ins verheißene Land führen. Über 400 Jahre vorher Abrahams Versprechen. Und die sagen, und wir hindern sie daran. Wir stellen uns gegen Gott. Und das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Sache. Ja, darüber würde ich gerne und mache ich wohl auch irgendwann nochmal, was das bedeutet. Was Gott hasst. Was Gott hasst. Ich deute es an. Es ist nämlich etwas, was in jedem Menschen steckt. Die Bibel nennt es Fleisch. Das ist die Haltung, ich, also es fängt mit ich an und genau darum geht es. Ich tue doch, was ich will. Gott liebt alle Menschen. Aber dies, was in dem sündigen Menschen von Natur aus steckt, diese Haltung, mit dem der Mensch Gottes Wirken in seinem Leben verhindert und sich selbst nachhaltig schadet. Ich tue doch, was ich will. Und das heißt ja im Zweifelsfall dann auch nicht das, was Gott mir gezeigt hat, was Gott will. Dass diese innere Einstellung, die hasst Gott. Amen. Ach so, ja. Jetzt singen wir das nächste Lied. Oder wollen wir erst beten? Ja, erst beten. Beten wir, und wer möchte, beteiligt sich am Gebet.